Sie haben verschiedene Faktoren beschrieben, die die Kundenbindung beeinflussen. Warum spielt Kundenbindung eigentlich eine so große Rolle? Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens ist es teurer für ein Unternehmen, neue Kunden anzuwerben, als bestehende Kunden zu halten. Außerdem machen zufriedene Stammkunden Werbung für die Firma in Form von Mund-zu-Mund-Propaganda. Und man darf auch nicht vergessen, dass sich durch eine steigende Kundenanzahl der Marktanteil eines Unternehmens erhöht und dadurch die Konkurrenz geschwächt wird. Ich habe noch eine Frage. Was kann ein Unternehmen tun, um enttäuschte Kunden zurückzugewinnen? Tja, ich glaube, das Unternehmen sollte auf die Gefühle des enttäuschten Kunden eingehen und Verständnis zeigen. Falls von Seiten des Unternehmens ein Fehler gemacht wurde, sollte das Unternehmen die Verantwortung übernehmen und sich entschuldigen. Ein Geschenk als Wiedergutmachung kann auch ein guter Weg sein. Der Kunde muss sehen, dass er ernst genommen und wertgeschätzt wird.